1. Die Gesamtive Sammlung stand auf und führte Jesus zu Pilatus. 2. Sie begannen, in Anzuklagen, in dem Sie behaupteten, Wiegel das Volk auf, verbiet die Steuerzahlungen den Kaiser und gib sich selbst als Christus und König aus 3. Pilatus fragte ihn daraufhin, bist du der König der Juden? Jesus antwortet ihm, du sagst es. For Pilatus erklärt den hohen Priestern und der Mensch, dass kein Schuden diesem Mann find. 5. Sie jedoch beharrten auf ihre Behauptung und erklärten, Wiegel das Volk mit seinen Lehren in ganz Juda auf, beginnend in Galilä bis hierher. 6. Als Pilatus dies hort, erkundigte sich, ob der Mann ein Galiläer sei. 7. Nachdem erfahren hat, dass Jesus aus dem Herrschaftsgebiet des Herods stammte, schickte in zu Herods, der sich zu dieser Zeit ebenfalls in Jerusalem aufhielt. 8. Als Herods Jesus sah, empfand groß Freude, denn hat ihn schon lange sehen wollen, die viel von ihm gehört hat und hoffte, in ein Wunder vollbringen zu sehen. 9. Obwohl Herods im viel Fragen stellte, antwortet Jesus im Nichts. 10. Die Hohenpriester und Schriftgelehrten standen jedoch dabei und erhoben schwer Anklagen gegen ihn. 11. Herods und sein Gefolge verspotteten und verhohnten Jesus, ließen ihm ein praktisches Gewand ansehen und schickten ihn anschließend zu Pilatus zurück. 12. An diesem Tag wurden Herods und Pilatus Freund, obwohl sie zuvor in Feindschaft zueinander gestanden hatten. 13. Pilatus rief daraufhin die Hohenpriester, die führenden Männer und das Volk zusammen. 14. Sprach zu ihnen, hat mir diesen Mann gebracht und behauptet, verfuhr das Volk zum Abfall. Doch ich habe ihn in ihr Gegenwart verhört und keinen Grund für ihr Anklagen gefunden. 15. Auch Herods hat kein Schuld festgestellt, denn hat ihn uns zurückgeschickt. Demnach hat dieser Mann nichts getan, was den Tod verdient hat. 16. Deshalb wird ich ihn bestrafen und anschließend freilassen. 17. Es war jedoch sein Pflicht, ihnen zum Fest einen Gefangenen in freizugeben. 18. Die gesamte Mensch schrie jedoch gemeinsam, totet diesen Mann. Lasst anstatt dessen Barabbas frei. 19. Barabbas war wegen eins Aufruhrs in der Stadt und wegen Mordes inhaftiert. 20. Pilatus sprach sie ernüchtern, da beabsichtigte, Jesus freizulassen. 21. Sie aber riefen im Gegenzug, Kreuziger in. Kreuziger in. 22. Zum dritten Mal fragte sie, was für ein Verbrechen hat dieser Mann denn begangen? Ich habe nichts Todeswürdiges in ihm gefunden. Daher wird ich ihn bestrafen und dann freilassen. 23. Sie jedoch drangten in mit lauten Rufen und forderten weiterhin sein Kreuzigung, und geschrei setzte sich schließlich durch. 24. Daraufhin beschloss Pilatus, ihre Forderung nachzukommen. 25. Erließ Barabbas frei, der wegen Aufruhrs und Mordes inhaftiert war, sie es verlangt hatten. Jesus hingen übergabe ihrem Willen. 26. Als sie Jesus abführten, zwangen sie einen Mann namen Simon von Kyrene, der Gerade vom Feldkam, das Kreuz zu tragen und Jesus nachzufolgen. 27. Ein gross Menschenmensch folgte ihm, darunter auch Frauen, die klagten und in Wein 10. 28. Jesus wante sich jedoch zu ihnen und sagt, tochter Jerusalems, weint nicht im me, sondern weint viel mehr euch selbst und your kinder. 29. Denn es werden Tage kommen, und denen man sagen wird, glücklich sind die unfruchtbaren, die Frauen, die nie geboren haben, und die Brust, die nie gestillt haben. 30. Dann werden die Menschen zu den Bergen sagen, fallt auf uns, und zu den Hügeln, bedeckt uns. 31. Denn wenn man dies mit dem grünen Holz tut, was wird dann erst mit dem Dürren geschehen? 32. Zwei weitere Verbrecher werden ebenfalls mit in zur Hinrichtung geführt. 33. Als sie in den Ort gelangten, der Schadelstadt genannt wird, kreuzigten sie in dort zusammen mit den Verbrechern, einen zu seiner Rechten und den anderen zu seiner Linken. 34. Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. die Soldaten verteilten jedoxane Kleider und warfen los darüber. 35. Das Volk stand dabei und beobachtet als. Die führenden Männer jedoch spotteten und sagten, anderen hat geholfen, soll sich doch selbst helfen, wenn der Christus Gottes ist, der Auserwählte. 36. Auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie herentraten und ihm Essig anboten. 37. Sie sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. 38. Über ihm befand sich ein Inschrift, die lautet, dieser ist der König der Juden. 39. Einer der gekreuzigten Verbrecher lastet ihn und sagt, bist du nicht der Christus? Dann hilf dir selbst und uns. 40. Der andere Verbrecher jedoch erwidert und tadelt ihn, fürchtest du nicht einmal Gott, obwohl du dieselbe Strafe erleidest. 41. Wir empfangen unser gerecht Straf für unser Taten, doch dieser Mann hat nichts unrechts getan. 42. Dann sagt Jesus, gedenk meiner, wenn du in dein Reich kommst. 43. Jesus antwortet ihm, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. 44. Es war bereits etwa die sechste Stund, als ein Finsternis über das ganze Land hier in Bracken bis zur neunten Stund anhielt. 45. Die Sonne wurde reinglanz, und der Vorhang des Tempels zerriss in der Mitte. 46. Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, in dein Hand befell ich meinen Geist. Nachdem dies gesagt hat, starber. 47. Als der Hauptmann sah, was geschehen war, preise Gott und sagt, dieser Mann war tatsächlich gerecht. 48. Die gesamte Mensch, die zu diesem Ereignis gekommen war, schlug sich, als sie sahen, was geschehen war, und die bruised und kurtiam. 49. Als sein Bekannten, einschließlich der Frauen, die im Aus Galilea gefolgt waren, standen in einiger Entfernung und beobachteten die Geschehnis. 50. Ein Mann namens Joseph, ein Ratsherr, der gut und gerecht war, 51. Und dem Beschluss soe den Taten der anderen nicht zugestimmt hat, stammte Aus der Judischen Stadt Arimathea und erwartet das Reich Gottes. 52. Dieser ging zu Pilatus und bat den Leichnam Jesu. 53. Er nahm ihn vom Kreuz, wickelte ihn in Leinen und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch niemand zuvor bestattet worden war. 54. Es war der Rusttag und der Sabbat stand kurz bevor. 55. Die Frauen, die Jesus aus Galilea gefolgt waren, sahen sich das Graben und beobachteten, wie sein Leichnam beigesetzt wurde. 56. Nach ihrer Rückkehr bereiteten sie wohl riechend gewürz und selben vor. Den Sabbat verbrachten sie jedoch in Ruhe, wie es das Gebot vorschrieb,